Üben Sie. Sie hören Sätze zu Städte-Rankings. Am Ende fehlt immer einer der neu gelernten Ausdrücke. Ergänzen Sie nach dem Signal. Bei der Frage nach der Lebensqualität nennen fast 50% den Aspekt Sicherheit als wichtiges Kriterium. Das sind knapp die Hälfte. Etwa 26,9% finden, dass genug Parks und Wasserstellen in einer Stadt besonders wichtig sind. Das ist ein gutes Viertel. Im Ranking der saubersten Städte erreichte meine Heimatstadt leider nur den vorletzten Platz. Ich bin überrascht, dass nur 10% saubere Luft als relevanten Faktor nennen. Das ist nur ein Zehntel. Mit dem niedrigsten Score im Ranking für Stadtverkehr ist unsere Stadt das Schlusslicht. Platz 2 ist doch auch gut, oder? Natürlich wären wir gerne die beliebteste Stadt gewesen, aber so sind wir wenigstens die zweitbeliebteste. 31,4% der Menschen nennen eine Priorität für gute Straßen und Wege. Das ist knapp ein Drittel.